Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, herzlich willkommen zur 158. Episode des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute sind wir nur zu zweit in meinem virtuellen Studio. Peter, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Thorsten, schön, dass wir uns wieder hören. Man könnte ja fast Entzugserscheinungen bekommen. Genau. Und deswegen podcasten wir hier am laufenden Bande. Und ich freue mich, dass du da bist. Auch wenn wir bloß zu zweit sind, haben wir heute wieder ein paar schöne Themen dabei und noch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Aber legen wir direkt los mit der News-Rückschau. Und ich fange an, das Thema Smart AID. Manche von euch werden sich dunkel erinnern, dass da mal sowas gab. Smart AID, Ableitung der AID auf das eigene Smartphone, um sich dann damit ausweisen zu müssen, ohne jedes Mal den Personalausweis ranzuhalten. Manche erinnern sich auch, dass ich da schon seit Jahren drüber spreche, oder sagen wir mal seit 2 Jahren ungefähr, und dass ich es auch schon ausprobiert habe. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, wann kommt denn das endlich? Und genau das hat sich die CDU-CSU-Fraktion auch gefragt im Bundestag. Und die haben mal eine kleine Anfrage gestellt und haben auch Antworten drauf gekriegt. Und sie haben eine Antwort gekriegt. Ein Datum für den öffentlichen Start der Smart AID steht noch nicht fest. Jetzt habe ich mich natürlich auch hier ein bisschen kundig gemacht und mit Insidern gesprochen. Und die haben mir genau das Gleiche gesagt. Es gibt kein Datum, wann die Smart AID rauskommt. Die ist fertig, Projekt ist abgeschlossen, könnte jederzeit losgehen, aber geht's nicht. Da habe ich gefragt, woran es liegen könnte. Genau das hat auch die CDU-CSU-Fraktion gefragt, woran es liegen könnte. Lassen wir uns doch mal aufschreiben, wie es mit den finanziellen Mitteln ausschaut. Und da hat die CDU-CSU-Fraktion gefragt, wie die Mittel denn inzwischen abgeflossen sind, die eingestellt wurden in die Haushalte 2021, 2022 und 2023. 2021 ist ein Gesamtvolumen eingestellt worden von 99,9 Millionen Euro. Und das wird aber für die ganzen Jahre hier gerechnet. Und interessanterweise sind bis jetzt hier 72 Millionen ausgegeben worden. Das heißt, am Geld kann es nicht liegen, weil nach meiner Rechnung sind hier noch 44, 45 Millionen Euro übrig, die man gut auch benutzen könnte, um auszurollen, Werbung zu machen und Betrieb für die nächsten mindestens 5 bis 10 Jahre damit sicherzustellen. Und deswegen frage ich mich, warum kommt es jetzt nicht? Am Geld kann es scheinbar nicht liegen. Also ich bin mir ja gar nicht sicher, ob das nicht einfach gewisse Mutlosigkeit ist. Also nach dem Debakel kurz vor der Bundestagswahl, wo man da ja so einen Fehlversuch gemacht hat, habe ich irgendwie das Gefühl, die haben alle irgendwie Angst, dass das nochmal schief geht. Aber also umgekehrt wäre genau das ja immer als der Heilsbringer quasi angesehen. Also dieser Weg aufs Handy, den sieht ja jeder als den absoluten wichtigsten Schritt an, um die E-ID jetzt endlich voranzubringen. Und es funktioniert ja. Ich habe es selber ausprobiert. Im Teststadium hat es schon funktioniert. Und das Projekt ist fertig, ist abgeschlossen. Aber ich kann nur nochmal dazu aufrufen, schaut euch nochmal eure finanziellen Mittel an. So wie es ausschaut in der kleinen Anfrage oder in den Antworten zur kleinen Anfrage, ist noch einiges da. Also raus damit. Ich mache dann gleich weiter mit dem nächsten Thema. Interoperable Verwaltung in Europa. EU-Rat und EU-Parlament einigen sich. Also, es geht hier darum, dass das Thema Once Only auch europaweit funktioniert, sodass interessanterweise Bürger PDFs, also digitales Papier, nicht jedes Mal neu einreichen müssen, sondern dass das irgendwo zentral gespeichert ist und die entsprechenden Behörden darauf zugreifen können, grenzüberschreitend. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, weil wir kriegen es ja noch nicht mal innerhalb von Deutschland hin, dass das funktioniert. Und da frage ich mich, wie soll das europaweit funktionieren? Ja, aber also ich bin da immer sehr optimistisch, weil ich das Gefühl habe, dass die Dinge, die da über Europa quasi auf uns hereingeprasselt sind, ich denke nur an elektronische Rechnung oder solche Sachen, das hat ja immer ohne Probleme eigentlich funktioniert und alle haben es zwar immer am letzten Tag quasi umgesetzt, aber am Schluss ist es alles umgesetzt worden und solche Sachen wie halt, also das beim OCG, das hat niemand ernst genommen, weil es auch keine Sanktionen gegeben hat, aber bei der EU gibt es ja immer quasi auch diese Vertragsverletzungs Kosten da. Und dadurch ist es ja so, dass ich immer das Gefühl habe, da passiert schon was. Also ich bin da eigentlich eher optimistisch und ganz im Gegenteil. Ich bin manchmal über den Druck, der aus Europa kommt und auf Deutschland so hereinprasselt, den finde ich manchmal ganz angenehm, weil ich dann das Gefühl habe, dann bewegt sich bei uns auch was. Und dann hat man jemanden, auf den man schieben kann und wo man sagen kann, okay, uns bleibt da jetzt nichts anderes übrig und dann macht man es. Und dann gibt es ja so einen Dritten, auf den man das Ganze schieben kann und dann läuft es meistens ziemlich problemlos. Naja, warten wir ab. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und gegebenenfalls auch drüber berichten. Aber Peter, du darfst direkt weitermachen. Ja, ich habe eigentlich nur quasi der Chronistenpflicht geschuldet ein Thema mitgebracht, von dem ich das ich schon fast wieder verdrängt habe. Also das ist schon so lange her, aber es war tatsächlich erst Mitte des Monats. Nämlich der IT-Planungsrat hat getagt und hat sich mit ganz wichtigen strategischen und strukturellen Weichenstellungen befasst. Aber wir brauchen hier nicht großartig drüber reden, weil da gibt es ja eine Sonderfolge vom E-Government-Podcast, also die 156, in der das ja ausführlich und auch die 42 ausführlich behandelt wird. Und insofern, glaube ich, braucht man jetzt nicht viele Worte dazu verlieren, das kann man auch hören. Genau, einfach zwei Folgen zurückskippen, da habt ihr es. Ich habe das nächste, das Thema Bundeshaushalt, ist ja gerade in aller Munde und nicht nur, was unsere Branche so angeht. Und da fällt wieder auf, jeder spricht darüber, dass Open Source ein ganz wichtiges Thema ist, um die digitale Souveränität in Deutschland zu stärken. Es steht im Koalitionsvertrag drin, es steht teilweise in Ausschreibungen. Jeder spricht über Open Source in der öffentlichen Verwaltung. Es ist wichtig, wir müssen es tun und müssen, aber Geld dafür gibt es keins. Es gibt keine Mittelerhöhung gewesen, ganz im Gegenteil, es sind Mittel gestrichen worden. Und das Thema digitale Souveränität, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ernst genommen wird. Ich hatte mich ja vor einigen Sendungen auch schon mal drüber aufgeregt, dass das eine gesprochen wird und das andere getan wird. Ja, das ist halt die wahrscheinlich, weil Open Source ja sowieso kostenlos ist. Genau. Naja, ich verstehe es auch nicht und ich glaube, dass unterm Strich auf jeden Fall neben der Situation, dass es vom Preis her trotzdem meistens noch viel angenehmer ist, wenn man zusammenarbeitet, bleibt halt immer nur dieses zusätzliche Souveränitätsthema, das wir inzwischen gemerkt haben sollten, dass uns diese Souveränität halt wahnsinnig viel Nutzen bringt und dementsprechend am Schluss man deutlich weniger zahlt, weil man mit der Abhängigkeit halt einfach immer in fremde Taschen zahlt. Aber das ist so kurzsichtig gedacht und da kann man wirklich bloß wieder sagen, das ist halt schade, dass die Leute nur in Legislaturen denken und nicht in längeren Perioden. Genau, aber unsere Digitalminister sich auch zusammengesetzt und zwar gibt es da dieses D16-Format. Und die haben jetzt beschlossen, dass sie daraus eine Digitalministerkonferenz machen. Ja, klingt schon mal erstmal gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mir mal angeschaut, mit welchen Themen die sich beschäftigen wollen. Haben wir es wieder? Digitale Souveränität, Teilhabe und Barrierefreiheit, Forschung und Entwicklung, Data Governance und Nutzen, KI und Rahmenbedingungen und auch zusätzlich öffentliche Verwaltung als Treiber und Ermöglicher von offener Innovation, Open Source im Fokus oder haupt auch Förderung von Open Source. Die Themen kommen mir alle bekannt vor und ich dachte, da gibt's schon sowas Ähnliches, so ein Gremium. Mich dünkt, dass das sowas wie heißt IT-Planungsrat. Wenn ich mir die Zusammensetzung von der D16 beziehungsweise von der Digitalministerkonferenz anschaue, sehe ich da auch Überschneidungen zum IT-Planungsrat. Also das sind nicht nur personelle, sondern auch inhaltliche Überschneidungen. Vielleicht kann mir mal jemand erklären, was da der Unterschied sein soll. Auf jeden Fall soll die konstituierende Sitzung beim nächsten Treffen im April 2024 stattfinden. Ja, also ich verstehe es wirklich nicht und naja, ich weiß nicht, ob es da nur darum geht, dass man die Dinge, die man auf dem einen Weg nicht durchbringt, auf dem anderen Weg durchbringen kann oder dass man einfach irgendwelche Positionen braucht oder sonst was. Aber also ich finde das auch eher erstaunlich, weil den Bedarf hätte ich jetzt eigentlich nicht gesehen, weil man trifft sich sowieso zweimal im Jahr und könnte eigentlich dort alles diskutieren. Und also auch so Sachen, was du jetzt gerade nicht gesagt hast, auch die Weiterentwicklung offener Standards ist da ein Thema. Also wie die Digitalministerkonferenz die offenen Standards weiterentwickeln will, ohne den, wie heißt es immer so schön, Arbeitsmuskel oder sowas, das verstehe ich auch nicht. Also von dem her, ich kann mir es echt nicht vorstellen. Und naja, aber schauen wir mal gespannt dazu. Es ist halt so, das Thema digital ist jetzt in aller Munde und jeder will seine Flagge hochhalten. Genau, Hauptsache es geht auch voran. Es soll vorangehen und da hat auch unser Bundes-CIO Markus Richter verlautbaren lassen oder verlautbart, dass wir an Digital Only gar nicht vorbeikommen, weil wir können uns eine hybride Digitalisierung überhaupt nicht leisten. Also Digital Only heißt, wir machen keine zweiten Wege, wo es vielleicht noch eine analoge Antragstellung gibt. Und da muss ich ganz deutlich sagen, ja, das ist eine schöne Utopie, aber von digitaler Teilhabe hat das überhaupt nichts. Also was machen wir denn mit all denen, die eben keine digitalen Anträge stellen können, die nicht digital interagieren können. Und da gibt es noch mehr als genug in ganz Deutschland. Und wenn man sich so ein bisschen auch mal bei unseren Nachbarn umschaut, die uns immer wieder als große Vorbilder vorgehalten werden, die teilweise natürlich auch Vorbilder sind, aber die rollen inzwischen auch zurück, dass man sich auch analog wieder ans Amt wenden kann und nicht nur digital, weil hier die Akzeptanz der Bevölkerung auch so nach und nach nachlässt, beziehungsweise in bestimmten Bevölkerungskreisen deutlich vorherrscht, dass man das eben nicht digital macht, sondern analog. Ja, also ich bin ja immer wieder engagiert in dem Bereich der Seniorinnen und Senioren. Da merke ich, dass da auch tatsächlich aus solchen Aussagen dann auch Ängste entstehen, dass da helle Aufregung entsteht. Gleichzeitig ist es so, dass ich sagen muss, es ist einfach unrealistisch und ich dachte eigentlich, dass wir einen gewissen gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir das zwar bei Unternehmen durchziehen wollen, weil da kann ich davon ausgehen, jedes Unternehmen hat einen Internetzugang, jedes Unternehmen hat einen PC, jedes Unternehmen hat auch das Personal, das mit dem Zeug umgehen kann, aber das kann ich halt zu Hause nicht unbedingt immer voraussetzen. Und wir haben es ja sogar in einem Fall probiert, nämlich bei der Energiepreispauschale für die Studierenden und für die Berufsschüler. Und da ist man ja ganz stolz drauf, dass man eine extrem hohe Quote hat, aber trotz Zwang quasi ist man nur auf 90% gekommen. Also man sieht ja sogar in dieser jungen und geeigneten Klientel schafft man es nicht. Und ich finde es ziemlich schwierig und ich finde auch nicht, dass wir da das Vertrauen in den Staat an der Stelle dann damit verbessern. Auch wenn ich natürlich meine, wir brauchen eine möglichst hohe Online-Quote, aber ich bin immer noch der Meinung, da muss man einfach mit Qualität und mit attraktiven Angeboten rangehen und nicht so sehr mit Zwang. Also das verstehe ich eigentlich nicht. Außerdem macht das überhaupt keinen Sinn, solange es nicht flächendeckenden Internetzugang gibt, mobilen Internetzugang in ganz Deutschland. Also jeder, der mal Zug gefahren ist, weiß, wovon ich spreche. Ja, machen wir direkt weiter mit dem Normenkontrollrat Jahresbericht 2023. Wie immer, großartige Lektüre kann ich empfehlen, wenngleich das für niemanden aus der Branche eigentlich eine Überraschung ist, weil es steht wieder das Gleiche drin. Ist veröffentlicht worden unter dem Titel Weniger, einfacher, digitaler Bürokratieabbau Deutschland zukunftsfähig machen. Und das ist im Prinzip auch das, was wir hier im Podcast auch immer und immer wieder ansprechen, dass wir Dinge vereinfachen müssen, Prozesse vereinfachen müssen, weil sonst brauchen wir mit der Digitalisierung gar nicht erst anfangen. Und wenn ich mir so anschaue, wie es gerade aktuell in den Kommunen ausschaut, die sind massiv überlastet und müssen zusätzlich noch das Thema Digitalisierung mit auf dem Schirm haben. Also ich finde immer wieder, überhaupt jede Veröffentlichung des Normenkontrollrats finde ich immer wieder als Genuss. Das ist für mich jedes Mal wieder ganz toll. Auch sind ja da jetzt die letzten Tage verschiedene Grafiken und sonst was auch in den sozialen Medien sehr prominent auch immer wieder beworben worden. Ich finde das alles wirklich toll. Was ich ein bisschen so skeptisch bin, ist das, dass ich sage, also Digital- und Bürokratieabbau sind zwar Konzepte, die sehr nah beieinander sind. Ich würde aber gern immer die richtige Reihenfolge einhalten. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, also erst weniger Bürokratie und dann digital wäre mir wichtig, als dass man das alles vermengt. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, also ohne Bürokratieabbau wird es nicht gehen und ohne Digitalisierung wird es nicht gehen. Und beides bietet sich natürlich an, es miteinander zu tun, auch wenn man die Reihenfolge, wie gesagt, erst Bürokratieabbau, dann digitaler. Und wenn man sich neue digitale Lösungen ausdenkt, sollen die natürlich nicht nur bürokratischer sein als vorher. Genau, wenn man einen analogen Scheißprozess digitalisiert, hat man hinterher einen digitalen Scheißprozess. Genau. So deutlich wollte ich das nicht sagen. Ah, ja, ja, also die EU hat uns wieder etwas beschert. Und zwar jetzt gibt's eine Einigung für die EU Digital Identity Wallet. Und das ist ja quasi das Gegenstück zu dem, was du vorher schon gesagt hast. Und da hat das Europäische Patent und der Rat der EU haben sich geeinigt auf eine Lösung. Und das ist natürlich jetzt, sage ich, aus der einen Seite sehr schön, was ich dann auch sehr interessant finde, und das ist wirklich was, wo man sich dann echt rein nörden kann. Es gibt auch in dem Kontext einen Architekturvorschlag für die EID, den wir auch hier in den Shownotes verlinken werden. Und das ist sozusagen der positive Teil, und da tut sich, also wie gesagt, auch hier auf der EU-Seite, was da kommt, auch der Druck von der EU-Seite, und das Ganze europaweit dann einzusetzen und zu haben, finde ich also total faszinierend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, naja, überall diese digitale Identität für alle möglichen Dinge zu verwenden, also um sich auch zum Beispiel bei Amazon und Facebook anzumelden, heißt natürlich auch, dass ich mich, also man, Amazon ist es ehrlich gesagt relativ egal, wie ich heiße. Am Schluss zählt für Amazon nur, dass die Lieferung ankommt und dass die ihr Geld kriegen. Und das finde ich auch manchmal ganz gut so. Und ehrlicherweise bestelle ich seit Jahren über das Konto meiner Frau. Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt an der Stelle ist halt die Gefahr, dass wirklich die digitale Identifizierung, nicht die Authentifizierung, sondern die Identifizierung einfach am Schluss übertrieben wird. Und ich hoffe, dass da also zumindest Lösungen für pseudonyme Anmeldungen bei solchen Dienstleistungen auch gibt. Ja, genau. Das Thema Zero Knowledge. Wir hatten es schon ein paar Mal diskutiert. Also, es muss keiner wissen, wie ich heiße, wenn man nur wissen will, wo ich wohne. Okay, du bist aber schon wieder dran. Ja, das ist eigentlich nur eine kleine Anekdote am Rande. Ich bin ja jemand, der bei der Online-Terminvereinbarung immer sehr skeptisch ist, und zwar deshalb, weil ich der Meinung bin, noch besser als Terminvereinbarung ist, den Prozess gleich direkt online zu erledigen. Das geht bei meinem Arzt nicht. Der muss dann vielleicht mich untersuchen. Das geht bei meiner Autowerkstatt nicht, weil die muss im Zweifel, was weiß ich, irgendwelche Ölfilter wechseln oder Öl wechseln oder sonst was. Aber bei der Verwaltung geht es in den allermeisten Fällen, dass ich die Dinge gleich direkt online erledigen kann. Dann wäre die Terminvereinbarung also nur die zweite Wahl. Trotzdem ist es natürlich eines der drängendsten Probleme der Verwaltung überhaupt, weil was gibt Schlimmeres als Wartemarken ziehen und dann stundenlang in Wartesälen verbringen, um dann am Schluss, nachdem ich mir einen Tag Urlaub genommen habe, festzustellen, dass ich nicht mehr drankomme oder so ähnlich. Also das ist eines der großen Probleme, und in München hat man es jetzt echt geschafft, mit der Terminvereinbarung auf eine durchschnittliche Wartezeit von 6,5 Minuten oder ein bisschen über 6 Minuten zu kommen, und die Meldung, die würde ich gerne mit viel Spaß verlinken. Genau, du hast noch was von der FITCO mitgemacht. Ja, die FITCO ist den Monat zweimal aufgefallen, mit dem, dass sie also sehr offensiv informiert, dass sie sehr auch Open-Source-mäßig unterwegs ist, und das ist die erste Nachricht da. Und die FITCO hat also die Informationsplattform für föderale IT-Standards gestartet, und das ist also auch so wirklich eine wichtige Informationsquelle, um sich die IT-Standards des IT-Planungsrates anzuschauen, und diese Offenheit, diese Transparenz, die hier gelebt wird, aber auch diese Bedeutung der Standards, die wir ja immer wieder betont haben, das ist also aus meiner Sicht wirklich ein ganz toller und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und im Moment, also zurzeit gefallen mir die Dinge, die die FITCO macht, also fast schon genauso gut wie das, was der Normenkontrollrat macht. Genau, die FITCO haben wir heute noch ein paar Mal, und ich kann mich dem nur anschließen. Die FITCO macht gerade einen echt guten Job. Ich möchte heute zwei neue News-Kategorien einführen, einfach um so ein bisschen zu strukturieren. Und zwar einmal die Kategorie Cyber und einmal die Kategorie Open Source, weil das sind Themen, gerade das Thema Open Source, da sprechen wir immer wieder rüber, und das will ich jetzt einfach mal kanalisieren. Und das Thema Cyber haben wir in den letzten Jahren ja ziemlich vernachlässigt. Wir haben immer mal hier und da was erzählt, aber das wird gerade ziemlich heftig. Also es werden gerade immer wieder, gibt es Cybervorfälle oder IT-Sicherheitsvorfälle, wo die öffentliche Verwaltung massiv betroffen ist. Und jetzt der letzte prominente Fall ist der IT-Dienstleister Südwestfalen IT, die hier, wo 70 Kommunen dranhängen, die jetzt einfach mal zugemacht haben oder nicht arbeiten konnten, nicht arbeitsfähig waren. So langsam gibt es wieder einen Notbetrieb, also die können schon so langsam wieder ein bisschen was tun, aber ihre alte Infrastruktur haben sie immer noch nicht wieder aufgebaut. Dann als nächstes gab es ein Datenleck, und zwar im Justizpostfach. Beim Justizpostfach gab es ein Datenleck im Nutzerverzeichnis, sodass man persönliche Daten einsehen und ja, waren zugänglich, persönliche Daten. Und auch der BSI-Lagebericht zeigt sich besorgniserregend. Ja, also wir werden das Thema Cyber jetzt hier immer mal wieder ein bisschen anbringen. Und angesichts der gerade eben genannten Inhalte gibt es hier ein Thema, was mich tatsächlich sprachlos zurücklässt. Auch wenn ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, warum dem so ist. Und zwar hat der IT-Planungsrat empfohlen, dass die Kommunal-IT von den NIS-2-Richtlinien ausgeschlossen sind. Ja, das mag ein pragmatischer Weg zu sein, um die Kommunal-IT aktuell noch vor Überlastung zu schützen. Aber meines Erachtens ist das das komplett falsche Signal. Ja, also ich finde das insgesamt immer, diese Sonderlösungen für die öffentliche Verwaltung, die finde ich immer wieder schwierig. Auch ich verstehe, warum sie gemacht werden. Trotzdem denke ich, naja, an der Stelle ist so ein gewisser Druck von außen auch manchmal sehr heilsam. Und das, was da gefordert wird, das ist ja nicht irgendwie was man als besonders exotisch oder sonst was ansieht, sondern das ist das, was von allen anderen auch gefordert wird, die in der gleichen kritischen Situation sozusagen sind. Und insofern muss ich sagen, ehrlicherweise verstehe ich es auch nicht. Und wie du ja oben bereits gesagt hast, es gibt wahnsinnig viele Vorfälle. Es gibt diesen BSI-Lagebericht, der die Lage als besorgniserregend einstuft. Und das ist einfach, also wenn man diese Rubrik, die haben wir ja jetzt, du hast ja gesagt, es rentiert sich, eine neue Rubrik anzulegen, weil die wirklich seit jeder einzelnen Monatsschau haben wir immer wieder riesen solche Vorfälle gehabt und Beispiele genannt. Das Einzige, wo ich ein bisschen, also den Namen Cyber, der gefällt mir natürlich ehrlich gesagt gar nicht. Da habe ich oft schon geschimpft drüber, weil das für mich eine Vorsilbe ist und wenn man eine Vorsilbe zum Rubriknamen macht, ist es ein bisschen schwierig. Das ist ja das, was ich ja beim BSI immer kritisiert, dass da auch alles Cyber ist und die neue Präsidentin ist da völlig in dieser Sprachregelung schon drin. Aber naja gut, ich werde es irgendwann mal in Frieden machen, aber ich finde immer noch, Cyber ist ein Vorsilbe. Du, ich habe noch ein schönes Jingle dazu auf meinem Rechner. Überleg schon die ganze Zeit, ob ich das nicht auch einbringe. Vielleicht beim nächsten Mal. Cyber, okay. Wunderbar. Aber wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Open Source ist auch ein Thema, was ihr hier im Podcast immer wieder hört. Das fassen wir jetzt mal ein bisschen zusammen, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Und zwar, das föderale Entwicklungsportal der FITCO. Das zieht um auf Open Code und generell habe ich auch gehört aus FITCO rein, dass immer mehr der Themen der FITCO auf Open Code umziehen. Das halte ich für einen hervorragenden Schritt, gerade um das Thema Open Code noch weiter zu stärken. Und Open Code ist eine tolle Plattform, die sollten wir noch wesentlich mehr nutzen. Dann wurde in Berlin ein zentraler Kompetenzpool für Open Source entwickelt oder eröffnet. Es ist so eine Art Open-Source-Kompetenzzentrum. Was ich mich jetzt frage, ist, auf der einen Seite entwickelt der Bund gerade das CENDIS oder das CENDIS wird gerade hochgefahren und die Länder können sich am CENDIS beteiligen und Berlin macht gerade ein eigenes zentrales Kompetenzzentrum. Ja, vielleicht mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht wird es ja irgendwie zusammengefahren. Das war es soweit mit der News-Rückschau und jetzt wechseln wir zur Leistung des Monats. Ja, ich war ja schon versucht zu sagen OCG-Leistung des Monats und so hat sie ja ursprünglich mal geheißen. Und wir haben ja schon gesagt, okay, ist die Frage, ob wir wirklich die Rubrik weiterhin so brauchen, nachdem es ja ein Jahr jetzt dann überständig ist und dann könnte man vielleicht da irgendwann drauf verzichten. Ich habe jetzt trotzdem einmal nachgeschaut, was so im letzten Monat in Betrieb genommen worden ist, beziehungsweise das Einzige, was an einigermaßen wichtiger OCG-Leistung gestartet wurde, ist also der sogenannte Untersuchungsberechtigungsschein. Worum geht's da? Da geht's darum, dass also Jugendliche, die noch keine 18 Jahre alt sind, auf Staatskosten quasi, wenn sie das erste Mal eine Erwerbstätigkeit beginnen, sich oder Ausbildung beginnen oder sowas, dann müssen sich die untersuchen lassen und bei der Untersuchung wird dann festgestellt, ob die körperlich und entwicklungsmäßig für den Beruf auch geeignet sind, um keine Schäden da entstehen zu lassen oder sowas. Und das ist also der Verwaltungsvorgang sozusagen, dass man da einen Berechtigungsschein kriegt, um an dieser Untersuchung teilzunehmen. Was da ganz spannend war bei der OCG-Leistung ist das, dass für das Themenfeld eigentlich Sachsen-Anhalt verantwortlich ist, dass aber die Umsetzung in dem Fall quasi im Auftrag von Sachsen-Anhalt durch Nordrhein-Westfalen vorgenommen wurde, war eine interessante Konstruktion. Das ist inzwischen auch eine EVA-Leistung. Also die wird auch von NRW als EVA-Leistung angeboten. Ich habe mir dann den Spaß gemacht und habe mal auch ins FIM-Portal reingeschaut und habe mir die Beschreibung angeschaut. Das war dann aber wieder relativ ernüchternd, weil da seit Monaten nichts mehr gepflegt ist. Das heißt, die Leistung ist inzwischen im Betrieb. Im FIM-Portal ist aber das in irgendeinem so einem Bearbeitungsstand einfach hängen geblieben und keiner kümmert sich mehr drum. Dafür bewirbt man es dann im Fitstore als EVA-Leistung und Nordrhein-Westfalen bewirbt es und so weiter. Ja, auf der einen Seite eine ganz nette Sache, auf der anderen Seite merkt man schon, naja, jetzt kommt man schon sehr stark in die operativen Themen und in die, ja gut, das ist jetzt sicher keine so eine Leistung, die ganz selten vorkommt, aber auf der anderen Seite, ob das jetzt die wichtigste Leistung für uns ist, um das da voranzutreiben, das weiß ich nicht. Naja, okay, aber Thorsten, du hast vielleicht Bericht über eine OCG-Leistung, die, sage ich mal, zumindest viel produziert. Ja, ich habe eine niegelnagelneue Leistung, von der noch keiner was gehört hat. Und zwar ist das die Online-Fahrzeugzulassung. Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben in den letzten 3 oder 4 Monatsschauen auch schon drüber gesprochen. Und zwar Online-Fahrzeugzulassung gibt es tatsächlich schon seit circa 7 Jahren, aber es ist jetzt gerade als OZG-Leistung komplett neu erfunden worden und auch nochmal neu gemacht worden. Aber auf jeden Fall, iKFZ in Bayern hat in 2 Monaten 20.000 Anträge geschaffen. Das heißt, diese Leistung existiert und wird tatsächlich auch benutzt. Das ist tatsächlich einer von den, ich sage es mal, Umsatzbringern des OZG, des deutschen liebstes Kind, nicht der Hund, sondern das Auto. Ja, also die Zahlen sind total beeindruckend. Was ich nicht weiß, sind ja wahrscheinlich in den Zahlen auch die von den Gewerblichen dabei, also die letztendlich natürlich auch die Autovermietungen, die Fahrzeughersteller und so weiter. Und das, du hast ja schon mal erzählt gehabt, dass in Bayern das inzwischen auch mit denen ganz gut funktioniert. Und das erklärt vielleicht auch, dass da so große Zahlen dann zusammenkommen. Genau, also in Bayern weiß ich zufällig, dass es ein Automobilhersteller, der auf jeden Fall dabei ist. Bei den anderen glaube ich, dass die noch nicht dabei sind. Und auch die großen Autovermietungen hier in Bayern sind, glaube ich, auch noch nicht dabei. Ah, okay. Aber ich dachte, weil das ist ja immer so ganz typisch, wenn dann die Großen mit einsteigen, dann wird natürlich das auch entsprechend gepusht. Und das ist ja auch sehr sinnvoll für die Unternehmen, eigene Lösungen und eigene Schnittstellen da zu bieten. Aber wir machen jetzt weiter mit unseren Empfehlungen. Und da möchte ich heute mal ganz anders einsteigen. SWR3 Now ist hier am Dienstag und in Jena findet gerade der digitale Gipfel 2023 statt. Dort geht es unter anderem darum, wie künstliche Intelligenz in der Verwaltung eingesetzt werden kann. Künstliche Intelligenz in der Verwaltung? Da freuen wir uns schon drauf. Ich stehe hier bei der Verwaltungsfachangestellten Nadja Grumholz in Schlömperdingen. Frau Grumholz, Sie setzen jetzt hier in der Gemeindeverwaltung auch seit neuestem auf KI. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Sehr gut. Unsere KI ist einfach schneller, besser und effektiver als ein Mensch. Und das ist für alle hier eine Riesenerleichterung. Gerade auch für die im Homeoffice. Hallo? Nein, nicht zu mir. Zu dem Karsten müssen Sie. Das ist die KI. Okay. KI, ich wollte fragen, ob ich zeitnah eine Genehmigung bekommen kann für den Ausbau meines Dachstuhls. Nein. Wahnsinn, oder? Wie schnell das geht. Und warum? Nein. Der Nächste, bitte. Hä? Ich verstehe ja, dass Sie fasziniert sind von der Technik, aber Ihre Zeit ist um. Das ist eine Frechheit. Das sagen die Leute bei uns auch immer. Ja, guten Tag, KI. Ich wollte fragen, ob ich meine Steuerklasse für das nächste Jahr ändern kann. Nein. Was die moderne Technik alles kann. Der Nächste, bitte. Guten Tag, ich würde gerne aus der Kirche austreten. Nein. Also, ich wollte fragen, ob Sie mir einen neuen PIN für mein Perso zuschicken können. Nein. Kann ja wohl nicht sein. Sie haben die KI gehört. Nein ist nein und damit basta. Und wissen Sie, was das Beste ist? Nein. Unsere KI beherrscht sogar mehrere Sprachen. KI, was heißt neun auf Englisch? Nein. Das ist doch der Hammer, oder? Nein. Ja, das Thema KI in der öffentlichen Verwaltung, ich glaube, es ist angekommen. Und auch auf der Smart Country war das ein großes Thema. Ja, ich finde, also die Rubrik, die entwickelt sich aus meiner Sicht zur Lieblingsrubrik, diese Empfehlungen. Und vielleicht ist es so, dass also diese Empfehlungen hier auch wirklich immer so einen Impuls geben können, um ein paar Dinge mal auszuprobieren oder sich anzuschauen, die uns so aufgefallen sind. Und ich habe auch was mitgebracht. Keine KI in dem Fall, sondern kostenfreies Lehrmaterial für die digitale Selbstverteidigung. Und zwar Epicenter Works kennt man ja und die haben einen Ableger, der allerdings in dem Fall ein kommerzieller Ableger ist, aber die haben trotzdem sehr, sehr anständige Bedingungen, würde ich mal sagen, wenn man sich das so anschaut, wie das funktioniert. Und dort kann man die machen einerseits so Sachen, dass die an Schulen gehen und dort also digitale Sicherheit lehren. Sie machen Awareness-Schulungen für Unternehmen, da verlangen sie dann ein bisschen Geld, aber auch das Lehrmaterial steht kostenlos zur Verfügung. Und was auch ganz interessant ist, die suchen auch immer wieder Dozenten, die diese Lehrmaterialien auch umsetzen. Aber insgesamt, also ich finde halt vor allem diese Bereitstellung von diesen ganzen Lehrmaterialien, die man kostenlos einfach runterladen kann, finde ich total faszinierend und das wäre ein Tipp von mir quasi. Tja, und dann würde ich einfach nur nochmal, obwohl es der Thorsten schon erwähnt hat, nochmal auf dieses föderale Entwicklungsportal hinweisen. Also die FITCO ist eben, wie gesagt, bei Open Code unterwegs und das rentiert sich echt, da auch mal reinzuschauen und sich das anzuschauen, was es da für Lösungen und technische Dokumentationen, Implementierungsbeispiele, Schnittstellen und so weiter gibt. Das wäre einfach ein Tipp. Und wenn wir gerade bei den Tipps sind, wir haben ja manchmal das, dass wir auch über Ehrenamt und engagierte Bürger sprechen und da gibt's das Helferportal, das wir verlinken. Das Helferportal hat die Aufgabe, Menschen, die Hilfe suchen und engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen und denen gemeinsam sozusagen dann die Plattform zu bieten, wie sie sich finden. Das ist also quasi die Dating-Plattform für Helfer. Und ich finde, das ist eine gute Idee und da könnte man auch mal reinschauen oder vielleicht kann man da irgendjemand einmal den Tipp geben, der genau sowas sucht, der sich also entweder engagieren will oder der Unterstützung braucht. Oh, okay. Und dann bin ich nochmal unterwegs und zwar, ich habe ganz aufmerksam den MinCorrect-Podcast gehört und im MinCorrect-Podcast gab es was. Thorsten meinte, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es trotzdem sehr faszinierend gefunden, nämlich das Dashboard Deutschland, das vom Statistischen Bundesamt rausgegeben wird, also www.dashboard-deutschland.de und dort kann man in den Statistiken so ein bisschen spielen, also diese Dashboards, die sind ja inzwischen ziemlich gängig und da kann man so einfach in den Statistiken ein bisschen spielen und sich verschiedene Formen von Statistiken anschauen und da findet man quasi zu ganz vielen Themen immer die Fakten und das ist zum Beispiel auch total interessant, wenn man mal einen Vortrag halten will oder Schulung macht oder was, dann auch so sich die aktuellen Zahlen zu bestimmten Dingen rauszusuchen und deshalb finde ich diesen Tipp, den der MinCorrect Podcast hier gegeben hat, also methodisch inkorrekt heißt der offiziell natürlich, den Tipp würde ich gerne hier an der Stelle nochmal weitergeben, also ein bisschen so Support und Multiplikator für die Kollegen machen. Genau, ich muss auch direkt sagen, wer sich so ein bisschen für Wissenschaft interessiert, für den ist auch der methodisch inkorrekt Podcast echt eine große Empfehlung, höre ich auch regelmäßig. Und übrigens, Reini, falls du das hören solltest, ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Ich gehe weiter und möchte darauf hinweisen auf einen Vortrag aus der NEGZ-Spezialreihe und zwar Government as a Platform in Deutschland. Da sind einige Leute dabei gewesen, die ihr hier aus dem Podcast kennt, zum Beispiel der Peter Kuhn. Mit dem habe ich auch schon früher einige Dinge diskutiert. Ich glaube, wir hatten auch schon das Thema Government as a Platform. Auf jeden Fall ist das ein sehr empfehlenswerter Vortrag, überhaupt ist es auch eine sehr empfehlenswerte Vortragsreihe des NEGZ. Dabei war auch der neue FITCO-Präsident André Göbel, Mitarbeiterin vom BMI, die Luise Kranich und die Maureen Heine hat hier ein Grußwort noch gesprochen. Also hochwertig besetzte Veranstaltung. Also ich finde das total toll. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe die sogar live angeschaut, also nicht als YouTube-Video. Und ich finde da, also das waren ein Haufen interessante Impulse. Es war aber auch interessant, wie die verschiedenen Akteure so zusammengespielt haben und so. Also das sich anzuschauen, ist wirklich, sage ich mal, vom Feinsten, ja. Und weil wir gerade vom Feinsten sprechen, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also, es war ja Smart Country Convention und ich war auf der Smart Country Convention auch auf drei Bühnen und von einer Bühne gibt es eine Aufzeichnung und die verlinke ich euch hier. Und der Peter hat auch noch einen Link beigesteuert. Das musst du ganz kurz sagen. Ja, also ich finde halt insgesamt, also die Smart Country Convention, die ist an der Stelle extrem vorbildlich, weil man kennt andere große Kongresse, die Sessions überhaupt nicht veröffentlichen und in dem Fall sind alle Sessions auf YouTube veröffentlicht worden. Man kann das alles sich anschauen, man kann das alles nachhören. Also nicht nur für die, die quasi dort waren, aber halt einfach im Plaudern begriffen waren oder in dem einen Vortrag waren und den anderen sich nicht anhören konnten. Aber auch Leute, die einfach das nicht nach Berlin geschafft haben, die können sich das alles schön anschauen und ich bin total begeistert, weil so, liebe Veranstalter, macht man heute Kongresse. Genau, kann ich nur beipflichten. Ja, und dann habe ich wieder Podcast gehört, einen, der ist gerade heute rausgekommen und betrifft eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich den E-Perso oder die E-ID. Und da gibt's einen Podcast, der heißt Update verfügbar. Das ist ein regelmäßiger Podcast des BSI, der eigentlich immer so, also typischerweise immer so ein bisschen so Sensibilisierungen im Bereich IT-Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger vornimmt. Und die haben sich mit dem E-Perso befasst. Und da war jemand von BSI da, der auch sehr detailliert, aber auch sehr einfach und nachvollziehbar die Dinge dargestellt hat. Und ich glaube, sind genau die Informationen, die Bürgerinnen und Bürger hier brauchen. Und deshalb ist das so eine richtige digitale Allgemeinbildungsfolge. Also ich finde das wahnsinnig toll und die hat mir sehr gut gefallen und auf die würde ich gerne verweisen. Ja, und wenn ich schon beim Verweisen und beim Werbung machen bin, dann würde ich sagen, naja gut, die Stadt München hat sich ja auch entschlossen, im Bereich Open Source wieder sehr aktiv zu werden und deshalb haben sie auch gleich eine Website freigeschalten und die wird man halt auch noch verlinken. Da gibt's also Informationen zu Open Source, insbesondere zu Dingen, die natürlich München hier als auf dieser Open Source Plattform auch quasi bespricht und zur Verfügung stellt. Genau, und dann kommen wir direkt zu den nächsten Themen der dem wirklich immer hörenswerten E-Government-Podcast. Der ist jetzt 9 Jahre alt und ja, die letzten 9 Jahre waren ziemlich cool. Ich hatte echt viele, viele interessante Gäste, habe viele neue Kontakte und Freunde gefunden und inzwischen vernetzt der E-Government-Podcast auch immer wieder Leute. Auch ich tue das gelegentlich. Der eine oder andere kann davon sicherlich berichten. Und was ich sehr interessant finde aus Gesprächen in manchen Unternehmen und in Behörden, darf der E-Government-Podcast tatsächlich während der Arbeitszeit gehört werden. Und das ist doch die beste Auszeichnung, die es geben kann. Also Open Educational Resource darf auch während der Arbeit gehört werden. Also den Content, den ich hier produziere mit meinen Gästen, der scheint tatsächlich hochwertig zu sein. Und auch noch eine kleine Anekdote. Der Eventkalender, den ich vor ein paar Jahren gestartet habe, der zurzeit schlecht gepflegt ist, aber das kommt in den nächsten Tagen, werden auch die ganzen Events vom nächsten Jahr eingetragen. Der ist tatsächlich in einigen Unternehmen als Standardkalender im Outlook integriert, sodass den jeder im Unternehmen sehen kann. Und da müssen sich Marketingabteilungen nur die halbe Arbeit machen. Das freut mich immer. Also den Kalender nutze ich natürlich selbstverständlich auch und sonst meine Begeisterung für den E-Government-Podcast brauche ich, glaube ich, nicht hier ausdrücken. Ja, und wenn der E-Government-Podcast in diesem Jahr 9 Jahre alt geworden ist, also jetzt im November, bedeutet natürlich, dass der auch im nächsten Jahr 10 Jahre alt wird. Und da suche ich immer noch. Wer Ideen hat, immer her damit. Mir schwebt ja sowas vor wie ein Live-Event oder sonstiges. Bitte schreibt mir eure Ideen, gern auch mit Angeboten von irgendwelchen zentralen Locations oder ähnliches. Schreibt mir eure Ideen, die ihr habt, was ich zum 10. Geburtstag des E-Government Podcast auch für euch als Hörerinnen und Hörer veranstalten soll. Wahnsinn. 9 Jahre, bald 10 Jahre. Verrückt. Das ist auch mega cool. Also auch vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, alle Supporter, alle Gäste. Ja, also bei der 100. Folge, die war ja schon relativ, oder die war schon sehr emotional. Das war auch, ist jetzt auch schon fast ein Jahr her übrigens, die 100. Folge. Und ja, ich freue mich immer wieder. Ja, die Frage ist halt, ob erst die 200. Folge kommt oder ob erst die 10 Jahre kommen. Das Wettrennen, das beobachte ich immer noch sehr spannend. Aber ich muss sagen, wenn man sich vorstellt, also vor 9 Jahren, über was da diskutiert wurde, und da war E-Government wirklich ein Exotenthema. Auf der anderen Seite finde ich es immer wieder faszinierend, weil wenn man reinhört, und wir haben das ja in der 100. Folge auch getan, dann ist man immer wieder erstaunt, dass die Themen immer wieder dieselben sind und dass wir auch damals schon über ähnliche Themen diskutiert haben wie heute. Ja, ich erzähle mal gern, einer der Freunde des Podcasts, der Dirk, ihr kennt ihn aus den früheren Folgen, der hat mir mal ein PDF zukommen lassen, und zwar war das ein Newsletter von media.com. Der ist, glaube ich, von 2001 und der ist anlässlich der damaligen CeBIT veröffentlicht worden. Jetzt habe ich mehrere Namen genannt, die keiner mehr kennt. CeBIT kennt keiner mehr, media.com kennt keiner mehr. Aber die Inhalte in dem Newsletter, die könnte man heute 1:1, man müsste vielleicht 1-2 Fachbegriffe austauschen, könnte man 1:1 genau immer noch so veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob das traurig oder schön ist. Auf jeden Fall, an die Themen werden uns nicht ausgehen. Bin überzeugt, ja. Aber wenn wir gerade über Themen sprechen, wir hatten es heute auch schon ein paar Mal angesprochen, die Smart Country Convention. Peter hat sich gewünscht, dass ich ein bisschen was dazu erzähle. Die Smart Country Convention, muss ich sagen, war eine mega coole Veranstaltung. Hat mir richtig gut gefallen. Es waren 3 wirklich anstrengende Tage. Ich habe abends nicht mehr sprechen können. Ich war am Abreisetag, war ich so heiser, dass ich mit meiner Familie zu Hause nicht mehr gesprochen habe. Aber das war eine wirklich großartige Veranstaltung. Ich habe ganz, ganz viele Menschen getroffen, auch sehr viele Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich immer, euch zu treffen da draußen. Und ich freue mich auch, wenn ihr mich quasi proaktiv ansprecht. Manche von euch haben sich nicht getraut, aber macht das ruhig. Wenn ich nicht gerade im Gespräch bin, bin ich immer offen. Und ich habe leider keinen einzigen Vortrag gesehen, obwohl es wirklich guten Content gab. Ich gucke mir das jetzt schon nach und nach auch auf YouTube an. Ich war aber selber auf 3 Panels oder auf 3 Bühnen und natürlich zu meinem aktuellen Leib- und Markenthema Open Source in der öffentlichen Verwaltung waren auch wirklich tolle Gäste dabei, tolle Panelisten. Wir hatten schöne Diskussionen mit dem Publikum. 2 Panels, die ich moderiert habe, da habe ich mich als Moderator relativ leicht getan, weil das Publikum so enthusiastisch war und Fragen gestellt hat. Ich musste die Leute teilweise abhalten, davon reinzureden, weil die wirklich interessiert waren an dem Thema und auch die Panelisten gefragt haben. Also es war wirklich schön. Die meisten Themen, die vorgeherrscht haben, waren natürlich Open Source. Da habe ich gleich noch eine nette Anekdote. KI und Security, das waren die großen Themen. Registermodernisierung gehörte auch noch mit dazu. Ja, und das Thema Open Source, ich habe gehört von einer Firma, die gar nicht ihr Thema Open Source, sie machen Open Source Software, das haben sie gar nicht so in den Fokus gestellt, aber die haben am ersten Tag festgestellt, dass sie immer wieder gefragt wurden, ob diese Software, die sie da anbieten, auch Open Source ist. Und immer wenn sie gesagt haben, ja, die ist Open Source, dann wurden die Fragenstellenden und Zuhörer noch viel interessierter. Und haben sich kurzerhand entschieden, für den 2. Tag einen riesengroßen Aufkleber an ihren Stand zu kleben, Open Source. Und von dem Zeitpunkt an konnten die sich nicht mehr retten vor Gesprächen. Also so heiß ist das Thema aktuell. Wir waren meine Firma hatte einen echt sehr, sehr schönen Stand in der 2. Halle. Da hat die AKDB eine Bühne aufgebaut mit Bühnenprogramm, also richtig viel Content. Und in dieser Halle waren sehr, sehr viele Startups und Open-Source-Unternehmen. Also man hat schon gesehen, das Thema ist heiß und das Thema ist das, was momentan in der öffentlichen Verwaltung ganz vorn mitspielt. Und gleich mal ein Rückbezug vor einer halben Stunde. Da hatte ich schon mal gesagt, dass das Thema überall mitspielt, aber die finanziellen Mittel, die sehen nicht so aus, als ob das wirklich, wirklich ein interessantes und relevantes Thema ist. Ja, also ich finde, es war wirklich wahnsinnig schwierig, wenn man zu Hause geblieben ist und das aus der Distanz betrachtet hat, weil man wirklich dieses FOMO, also Fear of Missing Out, gehabt hat, also so das Gefühl, hier versäumt man was. Und das ist ganz lustig, weil da gab es andere Kongresse dieses Jahr, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, trefft euch dort, quatscht euch irgendwie wund, es ist nicht so wichtig. Aber in dem Fall bei der Smart Country Convention habe ich wirklich das Gefühl gehabt, da wäre ich echt gern dabei gewesen. Also das kann ich schon wirklich sagen. Ja, ich glaube, die hat sich wahnsinnig etabliert und ist die Leitmesse jetzt für dieses Thema geworden. Genau, und man hat wirklich jeden getroffen, den man treffen wollte, auch informell. Obwohl, nee, ich habe nicht jeden getroffen, den ich treffen wollte. Ich habe die meisten getroffen, die ich treffen wollte. Von vielen habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass sie auch auf der Smart Country waren und sie mich gefragt haben, wo ich denn gewesen sei. Also die Messe war auch so groß und da war auch so viel geboten, dass man sich tatsächlich auch umlaufen hat und gar nicht gesehen hat an manchen Stellen. Aber wie gesagt, ich bin im nächsten Jahr gern wieder dabei, weil toll gemacht, finde ich. Ja, du hast ja Hörerinnen und Hörer auch ganz bewusst, also gezielt getroffen auch. Ich habe auch Hörerinnen und Hörer gezielt getroffen. Ich habe auch Hörerinnen und Hörer gezielt angesprochen. Und es war echt schön. Hat mir gut gefallen. Inhaltlich und menschlich war klasse. Perfekt. Wunderbar. Ja, dann machen wir mal weiter mit deinem Thema, Peter. Ja, ich habe so als Thema des Monats quasi mal Podcast gehört, sogar relativ aktuell, nämlich die Lage der Nation 359. Dies ist die ganz aktuelle Folge. Und die Lage der Nation ist einer der ganz großen Podcasts. Hier haben wir ja schon öfters auch drüber gesprochen gehabt. Und die befassen sich auch immer so ein bisschen mit dem Thema Digitalisierung und Verwaltung. Und die haben wieder ein Thema aufgegriffen. Und ich glaube, Thorsten, vielleicht kannst du einfach, bevor wir uns drüber unterhalten, mal kurz ein bisschen so den Sachverhalt einspielen, um was es gegangen ist. Digitalisierung an sich reicht nicht. Es gibt gute und nicht so gute Digitalisierung und Digitalisierung sollte natürlich das Leben der Leute einfacher machen und nicht schwerer und komplizierter. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was Digitalisierung der Verwaltung leisten sollte, denke ich. Und da haben wir ein schönes Beispiel für euch rausgesucht, nämlich Digitalisierung à la Landratsamt Ravensburg. Ein Hörer hat uns geschrieben, er hat nämlich eine E-Mail bekommen von diesem Landratsamt Ravensburg, das liegt in Baden-Württemberg. Und diese E-Mail heißt da: Guten Tag, Herr X, also gibt einen richtigen Namen, haben wir rausgelöscht, weil es nichts zur Sache tut. Herr X hat Ihnen vertrauliche Daten zur Verfügung gestellt, steht in dieser E-Mail. Sie können diese bis zum 30.11.2023 abrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Daten automatisch vom Server gelöscht. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt. Soweit, so gut. Aber dann steht in dieser E-Mail, das erforderliche Passwort erhalten Sie auf dem Postweg. Zitat Ende. Das muss man sich mal reintun. Der Hörer bekommt eine Mail vom Landratsamt. In der Mail ist ein Link zu einer Website des Landratsamts. Dort liegt ein Dokument für ihn bereit. Aber um an dieses Dokument ranzukommen, muss man ein Passwort eingeben. Und dieses Passwort kommt per Brief. Also man bekommt eine E-Mail, mit der man nichts anfangen kann, bis der Brief kommt. Ja. Ich habe dieses Beispiel deshalb mitgebracht, weil es einerseits wirklich das klassische Grundproblem adressiert, nämlich die digitale und sichere Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung. Und deshalb wollte ich da mal gerne drüber sprechen. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt über das, weil das ist ja in der Rubrik sozusagen gute und schlechte Digitalisierung gelaufen und den Hörerinnen und Hörern wird da sehr in den Mund oder in die Gedanken gelegt, dass es sich in dem Fall um eine schlechte Digitalisierung handelt. Und wie gesagt, die digitale und sichere Kommunikation, die braucht man. Das ist ein ganz zentrales Element quasi. Und am besten wäre noch, wenn wir natürlich bei der Kommunikation auch noch einen Nachweis über die Absender- oder Empfängereigenschaften hätten. Also technisch spricht man da oder im Fachbereich spricht man von den Bereichen Integrität und Authentizität. Also man will sichere, unverfälschte Nachricht und man will auch die Urheberschaft kennen. Und das ist sicher praktisch möglich, das auf allen möglichen Wegen zu machen. Aber es gibt am Ende immer nur ganz wenige geeignete Wege. Und das eine ist, dass man Verschlüsselung einsetzt, möglichst um den Absender auch zu authentifizieren mit digitaler Signatur oder um ihn zu identifizieren eigentlich mit digitaler Signatur oder das Gängige, und für das hat man sich eigentlich in der Verwaltung in Deutschland praktisch entschieden, über Portale. Und Portale wiederum in zwei Ausprägungen, also entweder als Portal, das allgemein zur Verfügung gestellt wird, also quasi grundsätzlich, man richtet sich also ein Konto ein, um mit der Verwaltung zu kommunizieren, und das Ganze läuft bei uns unter Bund-ID oder eben in den Ländern Bayern-ID oder sonst was. Wir haben also hier Lösungen geschaffen, und manchmal gibt es auch noch so Lösungen, wenn man bloß jemanden Datei zur Verfügung stellen will oder was, dann macht man das so mit Dropbox-artigen Lösungen. Da gibt's Nextcloud-Implementierungen und alles Mögliche in dem Zusammenhang, wo man dann jemanden eine Datei zur Verfügung stellt, einen Download-Link schickt und dann ein Passwort übermittelt. Das ist also das Thema, das hier angesprochen wird. Wir hätten das Ganze möglichst gerne bidirektional, also das heißt zwischen Bürger und Verwaltung in beide Richtungen, und wenn die Kommunikation vom Bürger ausgeht, dann haben wir das auch ganz gut im Griff. Das kriegt man über ganz einfache Mechanismen hin, wie über Kontaktformulare und Ähnliches. Aber was immer so der klassische schwierige Weg ist, ist der Rückweg, also der Bürger von der der Weg von der Verwaltung zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und zwar deshalb, weil quasi dieser Weg immer nur unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen kann. Wir haben also immer so ein Thema der Zugangseröffnung. Die Zugangseröffnung macht einmal die Verwaltung, wie ist sie erreichbar, und das andere ist die Zugangseröffnung durch die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger den Zugang eröffnen, dann kann ich mit ihnen kommunizieren. Dafür brauchen sie aber gewisse Voraussetzungen, und die Voraussetzungen finde ich quasi bei keinem Bürger, bei keiner Bürgerin vor. Und dies ist jetzt genau das Problem, das hier an der Stelle adressiert wird, nämlich es ist quasi unrealistisch, die Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Form hier dazu, oder ganz schwierig, die Bürgerinnen und Bürger hier zu bewegen, dass sie auch wirklich diese Empfangsbereitschaft sicherstellen, auch technisch sicherstellen. Und die einzigen Wege, die sie jetzt schön langsam etablieren, sind also über die Portale. Und genau in dem Dilemma war also das Landratsamt, und die Situation ist es, glaube ich, gar nicht einfach zu erklären, und ich versuche jetzt auch viele Dinge, sage ich mal, eher vereinfacht darzustellen, aber am Schluss bleibt nichts anderes übrig als so ein Call to Action gegenüber den Bürgern. Also sie müssen sich irgendwo anmelden oder müssen irgendwo ein Passwort entgegennehmen. Und jetzt vielleicht hören wir uns ganz kurz einmal an, was dann zur IT-Kompetenz des Landratsamtes und zu den Lösungswegen gesagt worden ist. Ich würde gerne noch ganz kurz hier reingrätschen. Also eine Datei zuzustellen, die man nur zugänglich hat mit einem zweiten Faktor, das heißt einen zweiten Faktor, den nur ich weiß, ist eigentlich gang und gäbe. Das ist auch in der Privatwirtschaft gang und gäbe. Man kann jetzt darüber streiten, ob der zweite Faktor per Brief überstellt wird oder ob man nicht vielleicht einen zweiten Faktor findet, den der Bürger oder die Bürgerin sowieso kennt, Geburtsdatum, was weiß ich, irgendwas. Gibt genügend Themen, die nur die Bürgerinnen, der Bürger und die Behörde kennen und kein Dritter. Ja, aber ich spiele jetzt mal das zweite Audioschnipselchen ein. Also, was uns wichtig ist dabei, ist nicht quasi das Landratsamt dafür zu kritisieren, dass sie versuchen zu digitalisieren. Ganz im Gegenteil, wir sehen das Bemühen, irgendwie mit der Zeit zu gehen. Und aber auch große Dokumente sicher verschlüsselt übermitteln zu können. Ja, ne, dazu haben, also zum Beispiel haben die ja extra diesen Server eingerichtet, ne, diesen Dokumentenserver, wo man dann eben Sachen mit Passwort abrufen kann und so. Da sieht man ja schon, da ist der gute Wille da, aber es fehlt dann halt einfach auf den letzten Metern quasi an der IT-Kompetenz. Und das kann man jetzt nicht von der Pressestelle erwarten oder von dem Mann aus der Rechtsabteilung, der diese Mail verschickt hat. Aber natürlich würde ich erwarten, dass in einer Behörde wie einem Landratsamt mit sicherlich ein paar Dutzend, wenn nicht 100 Mitarbeitenden, dass da wenigstens irgendjemand sitzt, der dann sagt, na, verschlüsselt verschicken, na klar, PGP, na klar, Bund-ID. Ja, zumal das ja keine besonders exotische Anwendung ist. Im Gegenteil, wie gesagt, PGP wird bei der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, seit 2016 standardmäßig operativ eingesetzt von allen Leuten, von der Praktikantin bis zum Vorsitzenden. Ja, also an der Stelle wird also eingeleitet, dass natürlich dieses Bestreben der Verwaltung gelobt wird, und dann geht man aber sofort über in das, dass man sagt, naja, aber die IT-Kompetenz auf den letzten Metern, die fehlt, und das, was wir bei der GFF schon seit 2016 machen, das könnte man doch im Landratsamt auch machen. Dazu reizt mich einfach, etwas zu sagen. Und zwar, also hier wird PGP in den Vordergrund gestellt, und zwar die Lösung, wir haben die auch in den Shownotes verlinkt. Das ist die Lösung, die ermöglicht, mit dem neuen Personalausweis den PGP-Schlüssel zu beglaubigen und dann mit diesem beglaubigten PGP-Schlüssel dann auch in die Kommunikation mit der Verwaltung einzutreten. Also wer sich schon mal PGP genauer angeschaut hat, wer sich diese Beglaubigung angeschaut hat mit dem Personalausweis und wer dann glaubt, dass Bürgerinnen und Bürger sowas von sich aus freiwillig machen und das dann auch noch der Verwaltung offen anbieten, das halte ich ehrlich gesagt für völlig unrealistisch. Und wir haben auch mit vielen, also wir haben auch untereinander diskutiert, wir haben mit Fachleuten diskutiert, und die Lage der Nation hat ja auch ein Forum, und wenn man sich dort die Diskussion auch anschaut, die übrigens aus meiner Sicht sehr seriös und ordnungsgemäß geführt wird, also da führt man wirklich, also das ist echt tolle Diskussion, eine ernsthafte Diskussion, die da von den Hörerinnen und Hörern angestoßen wird. Wir haben eine ganze Menge Themen und auch diese Kommentare verlinkt. Wir haben die Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz, BSI zur sicheren E-Mail, rechtssichere, vertrauliche E-Mail von Teletrust verlinkt und auch diese Lösung eben von Governicus. Und hier zu sagen, das Landratsamt würde sich nicht ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und würde hier die leichten Lösungen verkennen, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich glaube, dass es ein sehr komplexes Problem ist, dass es ein echtes Dilemma für das Landratsamt ist und dass das Landratsamt hier genau die gängige Lösung gewählt hat, die man wählen kann. Die Alternative, man hat so immer in einem ganz kleinen Nebensatz auch gehört, die Bund-ID, das wäre aus meiner Sicht die eigentlich viel geeignetere Möglichkeit, nämlich ein Bürgerkonto einfach zu verwenden, das ohnehin einen Postkorb hat, da kann ich den Bürgerinnen alles Mögliche schicken. Und da brauchen Sie sich nur einmal anmelden. Ich gehe aber auch davon aus, dass vielleicht sogar diese Lösung, die da von dem Landratsamt gewählt wurde, dass das auch so ein Portal ist. Da gibt es so Lösungen von den E-Mail-Anbietern oder von den Zertifikatsanbietern, die dann am E-Mail-Server so einen Dokumentenspeicher mitliefern, und da kann man sogar die E-Mails rausschicken und der Dokumentenspeicher erkennt dann auch quasi, was muss abgespeichert werden, wer hat also ein Konto, wer hat noch kein Konto, und wenn man dann sich einmal sozusagen auch ein Konto oder das Passwort eben eingerichtet hat bei der Verwaltung, dann kann man das auch immer wieder abrufen. Also das ist eine sehr gängige Methode, das ist eine Methode, die Versicherungen verwenden, das ist eine Methode, die Banken verwenden, und wie gesagt, die ideale Methode wäre natürlich, das Portal zu verwenden, das auch Versicherungen, Banken immer wieder verwenden. Also nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes, aber die Lösung, die dann als so einfach dargestellt wird, nämlich PGP und E-Mail, und dann zu sagen, naja, da müssen die Bürgerinnen und Bürger halt ein bisschen geschult werden. Wer soll denn diese Schulung vornehmen? Kann man sich jetzt wirklich vorstellen, dass wir, ich sage jetzt einmal, in München 1,5 Millionen, 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Stunde schulen, damit die das PGP gut verwenden können oder so. Das ist sowas von unrealistisch, und die etablierten Methoden, die hat sich das Landratsamt aus meiner Sicht sehr gut überlegt, und die haben sehr wohl gewusst, was sie tun, und ich verstehe die Kritik an der Stelle überhaupt nicht. Das mit der Meldeadresse vielleicht noch, warum wird der Post eben hingeschickt, weil das eine, sage ich mal, low-level anerkannte Methode so für leichte Identifizierung ist. Das ist nicht ganz sauber, aber das ist die beste Methode, die im Moment so allgemein anerkannt wird. Und deshalb haben sie halt den Weg gewählt. Man hätte, wie der Horsten gerade vorher gesagt hat, sicher auch, sage ich mal, das Passwort jemanden per Telefonat übergeben können, und der hätte dann ein paar Angaben machen können, wo man auch dann davon ausgehen können, das ist der richtige Bürger oder die richtige Bürgerin. Aber ich glaube, das ist nicht so anstößig, dass man den Leuten ein Passwort schickt und dass die mit dem Passwort dann auf die Daten zugreifen können. Man spart trotzdem Papier und so weiter, das ist auch in der Lage der Nation gesagt worden, aber also warum das ein Aufreger für schlechte Digitalisierung der Verwaltung ist, ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ja, ich will auch nochmal ergänzen, also PGP ist was für uns Nerds, wir Nerds können das. Ich verschicke auch E-Mails, PGP verschlüsselt, signiert, kann ich, aber bis man das erste Mal eingerichtet hat, hat man auch als Technikkundiger echt zu tun. Wenn man es einmal hat und es einmal installiert ist, funktioniert es. Und gerade die Lösung mit der E-ID, wo man ja sozusagen die nächste Hürde hat. Genau. Also wer schon mal die E-ID sich eingerichtet hat, für den ist das Bundkonto viel einfacher als PGP mit EID zu beglaubigen. Genau. Ich habe auch schon mit einigen Landratsämtern gesprochen, die haben tatsächlich ein Problem. Die müssen Dokumente zustellen, teilweise müssen die richtig große Dokumente auch zustellen. Und da gibt es die einschlägigen Portallösungen. Und die übrigens auch in der freien Wirtschaft verwendet werden. Jeder Grafiker wird sich gerade schieflachen, weil das nutzt er tagtäglich. Wenn irgendwelche Grafiken, wenn Grafiker Dateien an Verlage, Zeitungen oder sonst was schicken, geht es über WeTransfer. Das ist genau das Gleiche. Also es benutzt jeder tagtäglich. Warum sollte das die Behörde nicht machen? Vielleicht kann man noch über den zweiten Faktor streiten, dass der vielleicht bei einer Behörde ein anderer sein muss als bei so einer Grafik, die ich übertrage. Aber PGP ist hier nicht, leider nicht die Lösung. Und es haben sich schon viele dran versucht, PGP einfach zu machen. Es gab da mal eine Volksverschlüsselung. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Wurde mal von einem Fraunhofer entwickelt. Da haben einige Landratsämter tatsächlich große Hoffnung reingesteckt. Funktioniert nicht, weil Bürgerinnen und Bürger können diese Hürde einfach nicht überspringen. So schade, wie es ist. Wir haben ja von der Artikel, also einen Artikel von der CT, also, oder einen Kommentar von der CT verlinkt, der heißt, lasst PGP sterben, und dieser Hilferuf oder dieser Ausruf, der ist da sehr ernst gemeint, glaube ich, gewesen. Also, ich glaube, das ist nicht die Technik, die wir uns alle wünschen, und das ist nicht, sind nicht die digitalen Skills, die wir all unseren Bürgern beibringen wollen. Beim besten Willen nicht. Und das ist auch völlig unrealistisch. Also wenn man auch sich die Menschen anschaut, wie viel Aufwand die bereit sind, sich ein solches Konto einzurichten, das ist das höchste der Gefühle. Aber also ich kenne in Nicht-Nerd-Kreisen quasi niemand, der PGP intensiv verwendet. Und die Situation bei der GFF ist ja halt eine völlig andere. Wenn die alle untereinander per PGP verschlüsselten Mails kommunizieren, dann wird das einmal eingerichtet, dann ist das in dem Mail-Client hinterlegt und dann ist das völlig ohne Probleme. Das geht ohne, also ganz einfach. Aber mit Bürgerinnen und Bürgern ist es, glaube ich, zu viel. Genau. Also, das Thema E-Mail-Verschlüsselung wird uns bleiben. Wir hätten auch damals das mit dem Personalausweis gleich mitlösen können. Das Thema wird uns bleiben. Und der einzige und wirklich greifbare und leicht nutzbare Weg, der hier genutzt werden sollte, ist die Bund-ID. Und so, jetzt machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar den Veranstaltungen. Und da wird es jetzt zum Jahresende dünn. Veranstaltung im Dezember. Wir haben am 7. Dezember Piazza 2023 immer wieder eine gute Veranstaltung, eine große Empfehlung von mir. Und 12. Dezember ist der GovTech-Tag beim KDVZ Rhein-Erft-Ruhr. Auch da gern mal vorbeischauen, ist ein gutes Rechenzentrum, kommunales Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen. Und am 14. Dezember ist wieder E-Government Afterwork, der letzte E-Government Afterwork für dieses Jahr. Und ich würde mal sagen, bringt Glühwein mit, wir machen eine kleine Weihnachtsfeier. Zum Schluss bleibt mir noch, mich zu bedanken bei meinen Unterstützerinnen und Unterstützern. Das sind in diesem Monat Heinz, Kalli, Nils, Michael, Sascha, André, Madeleine und Tobias, Florian, Heiko, Adrian und Herr Erber. Vielen Dank. Peter, danke, dass du da warst. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ja, immer wieder eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns wieder. Genau. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Sigma